Alia Begischewa erzählt, dass in einem deutschen Restaurant gefragt werden kann, ob das Bier, das man bestellt, vom Fass sein soll. Das bedeutet, dass das Getränk in einem Behälter, also einem kleinen Container aus Holz, gelagert wurde und nicht in Flaschen gefüllt wurde. Im Deutschen gibt es viele weitere Ausdrücke rund um Wein und Bier. Kennen Sie diese? Die Weinschorle. Das ist ein Getränk, bei dem Wein mit Mineralwasser gemischt wird. Der Korken. Das ist ein kleiner Gegenstand aus leichtem Holz, mit dem man Weinflaschen schließen kann. Man kann das Wort auch als Verb verwenden. Der Wein korkt bedeutet, der Wein schmeckt nach Korken. Jemandem brummt der Schädel. Dieser Ausdruck bedeutet, dass jemand Kopfschmerzen hat, zum Beispiel, weil er zu viel Alkohol getrunken hat. Schädel bedeutet hier Kopf. Der Bierschaum. Das ist die leichte, weiße Substanz, die oben auf dem Bier schwimmt. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie die Sätze und ergänzen Sie sie nach dem Signal mit dem richtigen Ausdruck. Für mich bitte noch ein Bier. Haben Sie auch Bier? Haben Sie auch Bier vom Fass? Ich nehme nur ein Wasser. Mir brummt jetzt schon. Mir brummt jetzt schon der Schädel. Du musst ja keinen reinen Wein trinken. Nimm doch einfach. Nimm doch einfach eine Weinschorle. Der Wein schmeckt nicht besonders gut. Ich finde. Ich finde, er korkt. Ich bin auch nicht zufrieden. Auf meinem Bier ist kaum. Auf meinem Bier ist kaum Bierschaum.